Ihr hört Fremmerts musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren mit Alexis Corner, Robert Johnson, Gypsy Sun and Rainbows, Juma Sultans, Aboriginal Music Society, The Corporation, Quincy Jones, Ray Charles, Herb Ellis, Charlie Christian, Rennie Hall, Andy Rice und Lindsay Miller, The Johnny Otis Show und Al Pettaway. Dead and gone. Lived a lot, but he didn't live long. 20 summers of the hard time blues. Then his bad woman hit the news. She didn't care much for rambling boys, and in his moonshine she put a poison. Guitars, women's, wine and song. Poor boy, never made 21. Johnson's long gone in the gloom. Poor boy died in his hotel room. Turned his guitar round like a gun. Said, woman, my rolling tumbling's done. So done. Robert Johnson can't be saved, but pretty women laying all around is a grave. Pretty women laying all around is grave. 40 long years since Robert held her. She still moans at night on the Delta. Thank you. Robert Johnson can't be safe, but pretty women laying all around his grave. Pretty women laying all around his grave. Guitars, women's, wine and song. Poor boy never made 21. Long years since Robert held her, she still moans at night on the Delta. Robert, darling, where you gone? Robert, honey, I've done you wrong. Gitarrist Al Pettaway's Blue Bottleneck Breakdown von 2020 leitete die kommende Stunde Musik ein. Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Diese Zeitspanne wird nicht ganz erreicht werden, aber über 80 Jahre sind es dann doch. Die Auswahl der ersten drei Lieder hatte den Akzent auf den Blues. Al Pettaway, im September 2023 verstorben, spielte nicht nur Blues, sondern ebenso Celtic und Appalachian Music, beziehungsweise er war von dieser neben Blues beeinflusst. Seit 1992 veröffentlichte er Aufnahmen und Lernvideos. Beim letztgenannten widmete er sich etliche Male der Dat-Gat-Stimmung. Auf Al Pettaway folgte Alexis Corner, der so langsam in Vergessenheit zu geraten scheint. Zu Lebzeiten war er wenigstens im gesamten deutschen Sprachraum oder Deutschland Ost und West zumindest der Experte in Sachen Blues, Soul und Rock. Das fing bei Konzerten, die im DDR-Fernsehen gezeigt wurden, an und setzte sich bis zum Expertenstuhl bei Wim Tölkes Quizshow Der große Preis fort. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, wie wichtig seine Bedeutung für die Rolling Stones war, und zum 50. Geburtstag schenkte ihm die ARD ein Konzert im Rockpalast in All-Star-Besetzung. Und das Partyalbum mit Eric Clapton und Chris Farlow gab es auch noch auf BFBS, dem damals britischen Soldatensender, gab es Eamon Corner, eine Radiosendung mit Alexis Corner als Moderator, in der er auch ab und zu zur Gitarre griff. Die lief bis 1980 und hatte eine fast so große musikalische Bandbreite wie Framats musikalisches Fundbüro. Von dieser starken medialen Präsenz ist nach dem Tod Corners 1984 so gut wie nichts mehr geblieben. Während Alexis Corner mit seinem Ableben praktisch fast verschwand, wurde Robert Johnson nach seinem Tod erst so richtig bekannt. Alexis Corner hat ihn ja hier gerade besungen. Das war 1975. Und während, wie gesagt, Alexis Corner so langsam in die Obskurität zu verschwinden scheint, ist Robert Johnson ja eine Legende, auch im etwas merkwürdigen Club der 27, ein Vertreter. Hellhound on My Trail wurde 1936 eingespielt. Jimi Hendrix ist nach wie vor ja präsent. Das gilt aber nicht für seine damaligen Mitstreiter, um die es in der nächsten Runde mit zwei Titeln gehen wird. Just ask for China too, all around the world. ones, fat ones, fine ones, kind ones. Ow. All around the world. All around the world. Around the world. Around the world. Around the Gypsy, Sun and Rainbows war der Name der Hendrix-Besetzung, die 1969 in Woodstock auftrat. Hendrix spielte dort mit Mitch Mitchell von der Experience-Besetzung am Schlagzeug, der von Jerry Velez an den Congas und dem Perkussionisten Juma Sultan verstärkt wurde. Außerdem hatte Hendrix noch zwei weitere Musiker, die er aus seiner Zeit als tourender Gitarrist kannte. Billy Cox am Bass und dem Gitarristen Larry Lee, den wir als Sänger auf Mastermind von 1969 hörten. Das Stück hatte er geschrieben, die zweite Gitarre gespielt. An der Leadgitarre war natürlich Jimi Hendrix. Gypsy, Sun and Rainbows wurde zugunsten für das Trio Band of Gypsies verworfen und diese Aufnahmen blieben zu Lebzeiten Hendrix unveröffentlicht. Erwähnenswert ist, dass Larry Lee erst wieder seit zwei Wochen in den USA war, nachdem er in Vietnam als Soldat gekämpft hatte und seinen alten Kumpel danach kontaktierte. Von der Front in Vietnam zum Woodstock Festival und Bandmitglied von Gypsy, Sun and Rainbows in zwei Wochen. diese Dimension überraschte Larry Lee dann doch. Der hatte eigentlich einen Clubauftritt für diese völlig neue Band erwartet, so eine Art Testauftritt. Und dass das dann vor dieser Testauftritt vor so vielen Leuten stattfand, das war natürlich einmalig und hielt auch nicht lange. Auf Larry Lee folgte Percussionist Juma Sultan, bereits erwähnt, mit Darn My Socks von 1970, im Prinzip auch eine Jam-Session. Spontan und ausufernd. Als Kontrast gibt es The Corporation, eine Studioband mit eben solchen Musikern. Das Jahr 1968, Bucky Pizzarelli an der Gitarre, Russ Savakus am Bass, Dick Hyman an den Keyboards, das Stück Lonely Rider. November 2024 verstorbene Komponist, Arrangeur und Musiker Quincy Jones wird mit vielen Dingen und vielen Sängern verbunden. Das sind tatsächlich so viele, dass es unüberschaubar ist, das alles aufzählen zu wollen. Ich habe mich mal auf zwei Sachen konzentriert und diese kombiniert. Quincy Jones komponierte viel Filmmusik und war sehr bedeutend für Ray Charles. Das gilt auch umgekehrt. In the Heat of the Night war ein Film, oder war ein Film davon, mit Sidney Poitier und Rod Steiger in den Hauptrollen. Das Jahr 1966. Wir hören zuerst das Titellied, gesungen von Ray Charles, und einen weiteren Teil des Soundtracks, Cotton Curtain, unter anderem mit Razan Roland Kirk an der Querflöte. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of night, is somehow stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, ain't a woman yet been born. Knows how to make the morn. It's so hard to keep control when I had to sell my soul for just a little light. In the heat of the night. In the heat. I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I am. I repeat in the night. Must be an ending to it all. Just you be strong, and it'll be all right. In the heat of the night. In the heat of the stranger in my own hometown. place I've known since my childhood just don't seem to want me around. I came home with good intentions about 5 or 6 years ago. I did. I came home with good intentions just about 5 or 6 years ago. But my hometown won't accept me, and I just don't feel welcome here no more. Hilltop, cause you see I'm a family man. I work hard in my kind of business, doing the very best I can. Now, I don't mistreat nobody, they'll lie if they say I do. And I realize that there's some here that like me, but there's so very, very few. I'm like a stranger, stranger in my own hometown. All friends stop being friendly, but they can't keep a good man down. Oh no, I'm like a stranger, stranger in my own hometown, and I don't like it. All friends stop being friendly, but they can't keep a good man down. Can't keep a good man down. Nach dem Soundtrack von Quincy Jones in The Heat of the Night schickte ich gleich noch Stranger in My Own Hometown in einer Version von Ray Charles aus dem Jahre 1988 hinterher, 24 Jahre davor erstmalig von Percy Mayfield, dem Autor des Stückes, auf Ray Charles Plattenlabel Tangerine Records im Mai 1964 veröffentlicht. Es bleibt noch eine leichte Verbindung, gewissermaßen als Querverweis zur Filmmusik erhalten. The Night of the Thousand Eyes, das nächste Stück, war das Titelthema des gleichnamigen Mystery Thrillers von 1948 mit Edward G. Robinson in der Hauptrolle. Zwei Versionen, Rücken an Rücken, präsentierte ich bereits in einer der vorherigen Folgen von Framatz Musikalisches Fundbüro. Beide Versionen hatten damals Saxophonisten als Bandleader, Sonny Rollins und John Coltrane. Jetzt kommt Gitarrist Herb Ellis zum Zug. The Night of the Thousand Eyes, made in 1978 sozusagen, 1978. Neben Herb Ellis, George Duvier am Bass, Ron Drexler am Schlagzeug sowie Remo Palmieri als weiteren Gitarristen. Danach geht es dann zurück ins Jahr 1940 zum Urvater der Jazz-E-Gitarre, Charlie Christian, Grand Slam, mit dabei Lionel Hampton und Benny Goodman. Thank you.

Pianisten René Hall hatte ich schon ausführlich in anderen Folgen dieser Sendung gesprochen. 1912 in Louisiana geboren, nahm er bereits seit 1933 auf, meist als Bandmitglied verschiedener Bands, anfangs noch am Banjo. Talentscout und Arrangeur während der Hochzeit des Rhythm and Blues entdeckte er unter anderem Billy Ward and the Dominos, arrangierte für Sam Cooke, Ike und Tina Turner und Marvin Gaye in der Hochzeit des Soul. 1953 spielte er unter eigenem Namen den Two-Gitar Boogie ein. Das war damals zeitgemäß. 2018 spielten Andy Rice mit einer Gibson 335 und die Gitarristin Lindsay Miller auf ihren Telecaster Honeyfingers ein. Country Jazz, wie man ihn schon um 1950 spielte. Andy Rice beginnt mit der Gibson und den Hamburger Pickups, das erste Solo, und darauf folgt dann Lindsay Miller mit dem Telecaster und Single Coil Pickups. Am Kontrabass begleitet Jimmy Sullivan. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Als Rausschmeißer gibt es die Johnny Otis Show von 1963 mit California Mash, also known as the Hash. Spiel viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Frank Matthias.